Die Mosaikwandgemälden mit den Bildnissen von Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden in verschiedenen Einheiten errichtet. Im Landwirtschaftsbetrieb Suwon, Kreis Baechon, Bezirk Südfanghae, im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Ryongchon, Stadt Wonsan, Bezirk Gangwon und im Chemiefaserwerk Sinuizu wurden die Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Kim Il-sung und Kim Jong-il gebaut. Die Mosaikwandgemälde mit dem Bild von Kim Il-sung wurden im Geheimlager auf dem Berg Baekgyok und am Ort, wo er die Sitzung von Changgol geleitet hatte, in der revolutionären Kampfgedenkstätte im Gebiet Sinhung, Bezirk Südhamgyong und ein Mosaikwandgemälde mit dem Bildnis von Kim Jong-il im Salzwerk Gwangmyongsong errichtet. Die Mosaikwandgemälde wurden in den betreffenden Einheiten eingeweiht.